Heit, siegestarker Held. Streit, siegestarker Held. Streit, siegestarker Held. Sei für uns im Fleisch grell. Heftig im Fleische kräftig. Streit, siegestarker Held. Streit, siegestarker Held. Sei für uns im Fleische kräftig. Streiten Siege, starker Held, streiten Siege, starker Held, sei für uns im Fleische kräftig. Für uns im Fleische kräftig, für uns im Fleische kräftig. Sei geschäftig, das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen, das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen. Sei geschäftig, das Vermögen in uns Schwachen stark zu machen. Sei geschäftig in uns Schwachen, das Vermögen stark zu machen, in uns Schwachen, sei geschäftig in uns Schwachen stark zu machen, in uns Schwachen stark zu machen. Siegestarker Held. Streit, siegestarker Held. Streit, siegestarker Held. Sei für uns im Fleisch kräftig, im Fleische kräftig. Streiten siegestarker Held. Streiten siegestarker Held. Sei für uns im Fleische kräftig. Streiten siegestarker Held. Streiten siegestarker Held. Sei für uns im Fleische kräftig, für uns im Fleische kräftig, für uns im Fleische kräftig.